Ihr hört Fassadenfunk. Jetzt haben wir unseren Kollegen David per Big Blue Button zugeschaltet. Hallo David. Ja, hallo. Hallo Christian und Susanne. Schön, hier zu sein. David, du hast mit Bibla Basu von COP Berlin gesprochen. Was war denn der Anlass für das Gespräch? Also am 26. Januar hat die Polizei Berlin eine Pressemitteilung veröffentlicht, die das einjährige Bestehen einer neuen Polizeieinheit feiert. Das ist eine Einheit, die nur an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten arbeitet, also zum Beispiel an der Warschauer Brücke, in der Görlitzer Park, dem Cottbusser Tor oder am Alex. Und da gab es jetzt auch eine kleine Social-Media-Offensive der Polizei und diverse Medien wie die RBB Abendschau oder die Berliner Morgenpost berichten da über die Bilanz der Polizei und geben eigentlich die polizeiliche Perspektive fast eins zu eins wieder. Und da gibt es so einen durchgehenden Tenor, sozusagen ein diffuses Meer an Sicherheit durch die stark gestiegene Polizeipräsenz. Zugleich werden diese kriminalitätsbelasteten Orte aber schon seit langer Zeit von antirassistischen Initiativen kritisiert. Und deswegen haben wir mal eine Person eingeladen, die schon seit langer Zeit in dem Bereich aktiv ist. Kannst du uns noch mehr zu deinem Gesprächspartner sagen? Ja, wir haben Bibla Basu zu Gast. Er ist langjähriger Berater bei ReachOut, einer Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und Gründungsmitglied von COP Berlin, der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Und für das Interview haben wir ihm auch zwei schriftliche Anfragen an das Berliner Abgeordnetenhaus vorgelegt. Sie geben Aufschluss über das Agieren der Polizei an diesen kriminalitätsbelasteten Orten oder sogenannten. Wir reden im Interview insbesondere über eine Anfrage zum Görlitzer Park, die die Initiative Wrangel Kiez United mit dem linken Politiker Niklas Schrader ausgearbeitet und gestellt hat. Die Links zu den Anfragen findet ihr in den Shownotes und werden wir auch auf Twitter posten. Im Interview haben wir dann zunächst gefragt, was für Biblab eigentlich ein gefährlicher Ort ist. Worüber ich mich auch besonders freue, ist der zweite Interviewteil. Darin wird es darum gehen, welche Alternativen es zum Mehr an Polizei gibt und was der Ansatz Defund the Police zu versprechen hat. Ihr hört Fassadenfunk im Freien Radio Berlin-Brandenburg. Zu Gast ist Bibla Basu von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt und der Beratungsstelle ReachOut. Bibla, in den Presseberichten wird ja gerade recht positiv über die gestiegene Polizeipräsenz an sogenannten gefährlichen Orten oder kriminalitätsbelasteten Orten berichtet. Was ist denn für dich ein sogenannter gefährlicher Ort? Für mich ein gefährlicher Ort ist dort, wo People of Color, also Menschen of Color und schwarze Menschen, Sinti und Roma von rechten rassistischen Angriffen betroffen sind oder auch von Angriffen durch die Berliner Polizei. Die Polizei zum Beispiel spricht ja dabei von sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten. Warum sprichst du dann von gefährlichen Orten und nicht kriminalitätsbelasteten Orten in dem gibt's gar keinen Unterschied zwischen gefährlichen Orten und kriminalitätsbelasteten Orten, weil in Berlin gab es vor einigen Zeit dieser Begriff gefährlicher Orte, dann wurde das geändert zu kriminalitätsbelasteten Orten. Und ich sehe, dass kriminalitätsbelastete Orte genauso wie die ich jetzt gerade erzählt habe, gefährliche Orte gleich. Und die Straftaten der Polizei wird nicht als Kriminalität gesehen, von der Polizei natürlich, aber ich sehe das als Kriminalität und ich denke, so wie ich, viele anderen werden genau so sehen, dass die Polizeikriminalität ist so hoch dort, es ist gefährlich für Menschen of Color und schwarze Menschen, Sinti, Roma etc. Also das heißt, von Rassismus betroffene Menschen, es ist gefährlich. Das hängt ja sicherlich damit zusammen, wie diese Orte konzipiert sind. Also gefährliche Orte oder kriminalitätsbelastete Orte sind ja Orte, an denen die Polizei verdachtsunabhängig kontrollieren darf. Also es muss kein konkreter Tatverdacht vorliegen. Gleichzeitig erklärt das erklärte Ziel der Polizei Berlin ist, ein Sicherheitsgefühl herzustellen für Anwohnende, Gewerbetreibende und Nutzende. Aus einer rassismuskritischen Sicht, also siehst du das dann ja natürlich anders. Ja, ich sehe das anders, aber nicht nur aus rassismuskritischen Sicht, sondern auch kriminologischen Sicht. es ist eigentlich kompletten Unsinn, Humbug, was die Polizei darstellt. Kriminalität sehen sie in dem, dass die Menschen dort Drogen konsumieren und Drogen verkaufen. Und das wird als eine hochgefährliche Kriminalität angesehen, obwohl, also nicht angesehen, sondern verbreitet. Und das ist eigentlich ein Kampfbegriff der Berliner Polizei. Und dieser Kampf geht gegen People of Color und schwarze Menschen oder Sinti und Roma dagegen. Also der eigentliche Ziel ist, diese gegen zu kompletten, frei von Migrantinnen und Migranten, also People of Color und Sinti, Roma, schwarze Menschen zu machen und eine Oase der weißen Menschen darzustellen. Und deswegen sowohl diese Kriminalität, wovon die Berliner Polizei spricht, ist eigentlich ein sogenanntes Gesundheitsproblem, soziales Problem, haben sie zu einem Law and Order Problem gemacht. Und das Ziel ist, alle in Berlin lebende People of Color und schwarze Menschen oder Sinti und Roma zu kriminalisieren und zu dämonisieren. Das ist das Ziel der Berliner Polizei und nichts anders. Und dieses Ziel haben sie auch dementsprechend begleitet, indem dass sie Orte nicht definiert haben und sogar in der letzten von mir gelesene kleine Anfrage und Antwort sagen sie auch, Ort können sie nicht genau bezeichnen, wie dieser Ort definiert ist, obwohl es sehr viele gerichtliche Urteile gibt, dass Orte nicht ein ganzer Gegend sein kann, aber laut Berliner Polizei, sagen wir mal, von einem Ort wie Frankfurter Tor bis zum Cottbuser Tor ist alles kriminalitätsbelasteter Ort. Ganze Straßenzüge, ganze Gegenden, ganzen Kiez ist kriminalitätsbelastet, was gar nicht geht. Und trotzdem wird diese Mythos aufrechterhalten von kriminalitätsbelasteter Ort. Das ist kein Ort, sondern ganze Stadtteil wird kriminalitätsbelastet deklariert. Lass uns das gern einmal an einem konkreten Ort anschauen. Einer dieser sogenannten gefährlichen oder kriminalitätsbelasteten Orte ist ja der Görlitzer Park. Dieser Ort ist jetzt einer der Schwerpunktorte, an dem diese neue Polizeieinheit präsent ist. 2020 hat sich die Polizeipräsenz mehr als verdreifacht, alleine an diesem Ort, und ordnet das jetzt als Erfolg ein, indem sie sozusagen angeblich Kriminalität zurückdrängen und ein Sicherheitsgefühl herstellen. Uns liegt eine Antwort auf eine schriftliche Anfrage von einem Abgeordneten der Linken zu diesem gefährlichen Ort Görlitzer Park, in dem einige Statistiken erfasst sind. Also basierend auf dieser schriftlichen Anfrage, du hast ja schon jahrzehntelange Erfahrung in genau dieser Einschätzung rassistischer Polizeigewalt. Was kannst du aus dieser schriftlichen Anfrage herauslesen? Diese schriftliche Anfrage ist ein Sammelsurium von Rechtfertigungen. Warum sie Görlitzer Park haben sie kriminalitätsbelasteter Ort deklariert und dann haben sie das erweitert. Aber wie kann ein Ort erweitert werden? Das ist die Verlängerung sozusagen von Görlitzer Park. Das heißt, dann ist es kein Ort mehr. Dann ist es die ganze Stadtteil, diese gesamte Stadtteil ist ein Ort geworden. Und das ist meines Erachtens gar nicht geht. Und zweitens, was hier auch in dieser Anfrage fehlt und natürlich gibt es keine Antwort, ist, Polizeibeamten, wenn sie dort Menschen kontrollieren und wenn die Menschen fragen, warum wollen sie das kontrollieren, dann sagen wir mal, es ist ja nicht nur Ausweiskontrolle, sondern gleichzeitig es ist ja auch Durchsuchung der Menschen, dann nehmen sie Sachen weg und geben sie ein Beschlagnahmungsprotokoll. Und in diesen Beschlagnahmungsprotokollen steht fast nie, und tatsächlich kann ich davon reden, dass tatsächlich nie steht, dass diese Kontrolle findet laut Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wo kriminalitätsbelastete Orte drinsteht, sondern nach Strafprozessordnung. Und Strafprozessordnung sagt, dass die Polizeibeamten oder Beamtinnen haben einen konkreten Verdacht und deswegen kontrollieren sie und durchsuchen sie. Das heißt, brauchen sie gar keine kriminalitätsbelastete Ort und brauchen sie auch keine Befugnis, um Menschen Anlass und verdachtsunabhängig zu kontrollieren. Weil wenn sie nach Strafprozessordnung vorgehen, dann brauchen sie keinen Ort, kein kriminalitätsbelasteter Ort, sondern das können sie überall machen, wo sie diesen Verdacht haben. Aber das verhindert Polizeibeamten, willkürlich gegen Menschen of Color und schwarze Menschen und Sinti und Roma vorzugehen, willkürlich, weil sie dann begründen müssen, warum sie diesen Verdacht hatten. Und das können sie nicht begründen, sondern das ist rassistisch. Das geht nur mit diesen rassistischen Argumentationen und sonst gar nicht. Eine Auffälligkeit aus der Anfrage ist, dass die Erteilung von Platzverweisen und Aufenthaltsverboten seit 2018 enorm zugenommen hat. Warum werden diese ausgeteilt? Aufenthaltsverbotsverfügung bekommen Menschen, die eins vielleicht wohnungslos sind und zum zweitens Menschen, die ihr Wohnsitz nicht in Berlin haben, das heißt diese sogenannte Residenzpflichtverletzung begehen und also so. Und das ist natürlich jetzt eine Bekämpfungsmethode, die die Polizei entdeckt hat, dass nicht nur gegen Menschen vorgehen, die angeblich Drogen verkaufen und Drogen handeln, sondern auch Menschen, die gar nicht in diesem Zusammenhang festgenommen werden, sondern einfach Aufenthaltsverbot bekommen. Und das ist auch eine Methodik, Erweiterung der Bekämpfung von People of Color und schwarzen Menschen und Sinti und Roma in diesem ganzen Gebiet. Also das heißt, ich sehe eine ganz starke Entwicklung in diesem Gebiet, das frei zu machen für weiße Bevölkerung, Mittelschicht Bevölkerung, die dort jetzt angesiedelt sind, die eben neu angekommen sind. Für diese Menschen müssen eine gewisse Verdrängung stattfinden und da hat die Polizei eine neue Masche entdeckt. Und das ist diese Aufenthaltsverbotsverfügung. Viele Menschen mit diesen Verfügungen sind auch zu mir in die Beratung gekommen. Ich habe dann von Anwälten und Anwältinnen erfahren, dass wenn die Polizei von 7 oder 8 Vorfälle oder Straftaten auflisten, dann in der Akte steht nur noch 2. Also eigentlich lügen sie auch noch. Was mir noch aufgefallen ist, ist in der schriftlichen Anfrage oder in den Anfragen, dass im Görlitzer Park einer der Hauptstraftaten, die Polizei nachgeht, sind Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, Asylrecht und so weiter. Dass diese Verstöße sozusagen so präsent auftauchen und so stark polizeilich nachgegangen wird. Was gibt das denn für einen Aufschluss über die Rolle von der Polizei und auch der Verlagerung von Migrationskontrollen nach innen? Das haben wir vor kurzem durch Veröffentlichung eines Gutachtens dargelegt, dass diese sogenannte Migrationskontrolle ist in Berlin verfassungswidrig. Aus dem Grund, weil der Mensch hat längst die Grenze passiert. Berlin hat keine Außengrenze. Und hier Migrationskontrolle durchzuführen in dieser Form ist eigentlich verfassungswidrig. Das verkaufen sie an die Bevölkerung. Schau mal, da sind Menschen, die illegal hierher gekommen sind und die unsere Ressourcen wegnehmen. Also so wieder diese ganze rassistischen Angstpolitik wird damit gemacht. Ja? Deswegen denke ich, das ist eigentlich eine perfide Politik. Du meinst ja gerade schon, dass du da Beratung machst. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, was diese Polizeistrategien mit dem Sicherheitsgefühl der Betroffenen, also von People of Color und schwarzen Menschen machen, dann im Görlitzer Park Wrangelkiez? Das ist gar nicht gar nichts anders, als was diese Gruppe von Menschen all diese Jahre auch erlebt haben, dass dort für sie gefährlich ist. Sie brauchen gar nichts anders zu tun, also gar keinen Drogen zu verkaufen oder Drogen zu konsumieren, sondern die werden dort regelrecht schikaniert und kriminalisiert und dämonisiert dadurch, dass sie angehalten werden, durchsucht werden und Ausweis kontrolliert werden. Ich behaupte, dass die Polizei keinen einzigen weißen Menschen dort anhalten oder kontrollieren und Ausweis anschauen. Dann musste man sagen, von der Logik der Polizei, dass die schwarze Bevölkerung dort, beziehungsweise die People of Color, sind gleichzeitig die Verkäufer und oder Händler und Konsumenten. Ansonsten muss die Polizei doch ab und zu mal auch einen Konsumenten anhalten. Aber das passiert nicht. Die Polizei hat überhaupt keine Statistik, beziehungsweise die Polizei kann überhaupt nicht sagen, dass sie weiße Menschen dort kontrollieren. Und das zeigt eine neue Dimension auch, wenn wir tatsächlich darüber sprechen, dass dieser gezielte Angriff gegen diese Gruppe von Menschen, wovon ich gerade gesprochen habe, bedeutet gleichzeitig, dass die Polizei durch ihre dummen Politik auch einen Großteil der Straftäter und Straftäterinnen gehen lassen, indem dass die weiße Bevölkerung überhaupt nicht kontrollieren. Diese Dimension wurde selten in Betracht gezogen, sowohl von Aktivistinnen als auch von Sozialwissenschaftlern. Zwei Aspekte, die in dieser schriftlichen Anfrage aufgefallen sind. Einmal im Görlitzer Park sind Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz die häufigste Straftat. Allerdings ist davon nur ein kleiner Teil Handel und der Großteil Besitz. Kriminologen nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt haben schon längst gezeigt, dass diese sogenannte Straftat, das heißt dieser Verkauf von Haschisch und Marihuana, kann weder die Polizei noch Militär oder sonst was bekämpfen. Mit Law and Order Politik kann man das nicht unterbinden. Wenn man Menschen von Konsum von dieser Art von Drogen verhindern will, oder so irgendetwas zu machen, muss da eine sozial- und gesundheitspolitische Maßnahme stattfinden und nicht Strafmaßnahmen. Und das ist genau, was die Berliner Polizei tut. Wissentlich tut. Die Berliner Polizei weiß, dass so nicht zu bekämpfen ist. Ich bin auch in den 90er Jahren, aus der Zeit habe ich mich beschäftigt mit diesem Phänomen von Haschischbekämpfung oder Marihuana-Bekämpfung. Und seitdem läuft die Berliner Polizei hinter diesem Mythos her, beziehungsweise verbreitet dieses Mythos, dass sie diese Art von Straftat verhindern kann. Obwohl sie fast jeden Tag sieht, dass es nicht zu bekämpfen ist, dann sage ich eigentlich, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, in der Bevölkerung einmal eine Spaltung zu erzeugen zwischen weißen und nicht weißen Bevölkerung, und eine Verdrängung musste in bestimmten Gegenden stattfinden. Und Kreuzberg, Neukölln sind die Gegenden, wo jetzt Verdrängung notwendig geworden ist für die Berliner Politik. Also aus kriminologischer Sicht ist diese Bekämpfung über Strafmaßnahmen gar nicht haltbar. Was gibt es denn für andere Ansätze, damit umzugehen? Wenn man da irgendwas tun will, dann muss man mit gesundheitlichen Maßnahmen vorgehen, mit sozialen Maßnahmen. Das heißt, man muss aufklären. Man muss nicht Menschen zu Straftäter machen, sondern Menschen aufklären, warum Konsum von Rauschgift in Übermaß schlecht wäre. Jedes Jahr gibt es im Bundestag zum Beispiel einen Bericht über Alkoholkonsum, und man merkt, dass sehr viele Menschen sehr viel Alkohol trinken und dadurch krank werden bzw. auch sterben. Was macht man? Man kriminalisiert nicht Menschen, die Alkohol konsumieren oder verkaufen, sondern Verkäufer werden sowieso nicht kriminalisiert, sondern eher geadelt. Die sind die Sponsors von Fußballspielen, von allen möglichen Sportarten und die sind Gesprächspartner, Partnerinnen von Politik. Aber auch Konsumenten werden nicht kriminalisiert, sondern eher aufgeklärt. Und so kann man auch vorgehen gegen diese Art von Drogen. Jetzt zu dieser zweiten Frage, was kann man machen, beziehungsweise in diesem Zusammenhang, Defund the Police. Defund the Police ist auch in den USA nicht allzu alt. Zwar ab und zu mal gab es solche Ideen, aber jetzt im Zuge der Black Lives Matter Bewegung gibt es nicht nur einfach Slogans, also einfach Wünsche und Forderungen, sondern es gibt auch mittlerweile einige Studien. Studien heißt einige Untersuchungen, einige wissenschaftliche Arbeiten, die ich gelesen habe, wo Polizei diese hohe Ausgabe der polizeilichen Arbeit, das heißt sogenannte Straftatbekämpfungsarbeit, sollte reduziert werden. Und das unterstützen wir auch, diese Idee. Und COP hat jetzt vor kurzem eine Arbeitsgruppe gegründet. Also COP heißt Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, hat eine Arbeitsgruppe gegründet und wir beschäftigen uns mit dieser Thematik, Defund the Police. Das heißt, welche Vorschläge können wir machen, damit die Polizei nicht jedes Jahr noch mehr Geld bekommt, um sogenannte Straftat zu bekämpfen, sondern wie kann man diese Ausgabe, polizeiliche Ausgaben reduzieren und das Geld, was gespart wird, in anderen Bereichen ausgegeben werden. Und das ist viel sinnvoller. Eigentlich ist es auch überhaupt nicht problematisch, nur dann kann ein Mythos nicht aufgebaut werden, dass wir ständig vor Gefahren uns schützen müssen und überall Gefahr lauert. Diese muss von der jetzigen Politik, muss dieses Gefühl aufrechterhalten werden, damit wir keine andere vernünftige Fragen an die Politik stellen können, sondern vor lauter Angst alles akzeptieren. Wenn wir uns das jetzt alleine mal anschauen bei dieser Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Polizei, nur für den Görlitzer Park wurden zwischen Januar und Ende November 2020, da wurden 97.402 Dienstkräftestunden verbracht. Das sind sozusagen mehrere Millionen Euro an Geld, um Straftatbekämpfung zu betreiben. Vielleicht kannst du uns sagen, auf so einer Kiez-Ebene, was ist die Alternative? Welche Vorschläge tragt ihr da so zusammen? Allgemein ist dieser Vorschlag von uns, dass Gelder dort gespart wird. Das ist das eine. Aber eigentlich, wenn wir rechnen, wie viel Geld für Polizei ausgegeben wird, dann müssen wir mitrechnen, durch diese sogenannte Bekämpfung von Straftaten sind auch das ganze Justizsystem beschäftigt. Das heißt, das Geld ist nicht nur, was die Arbeitsstunden der Polizei, sondern auch mitrechnen muss man Arbeitsstunde der Staatsanwälte, Arbeitsstunde der Gerichte. All das könnte man in viel vernünftiger Weise, in anderen Bereichen ausgeben und viel bessere soziale Lage werden wir haben. Eine viel friedlichere und gesunde Gesellschaft werden wir haben dadurch. Und ich denke, wir werden in der nächsten Zeit bestimmt auch viel, viel gezieltere, konkreten Vorschläge haben. Und das werden wir auch natürlich vorstellen und allen anderen auch präsentieren von unseren Ergebnissen. Und wir arbeiten in diesem Bereich, in dieser Arbeitsgruppe, nicht nur wir in Berlin alleine, sondern wir haben auch in unserer Arbeitsgruppe Kolleginnen aus USA, die uns auch von ihrer eigenen Erfahrung bereichern. Für mich wäre auch noch eine Frage, wie jetzt schon praktische Solidarität in dem Sinne gelebt werden kann. Also wie können wir jetzt schon auf dem Weg dahin, diese Forderung zu verwirklichen, im Kleinen vorankommen? Also natürlich notwendig ist, eine Lobbyarbeit zu machen. Lobby für diese Idee. Wie du siehst, vor 30 Jahren, als in den 90er Jahren, habe ich gerade erzählt, war ich auch beschäftigt mit dieser Thematik, hatte kaum jemand das wahrgenommen bzw. das als ein großes gesellschaftliches Problem gesehen. Man hat auch kein Konzept von Racial Profiling gehabt. All das war gar nicht uns bewusst. Und auch Medien haben nicht darüber gesprochen. Aber heute, durch diese Kleinstarbeit von uns und von vielen anderen Gruppen, ist das jetzt so weit gekommen, dass auch die etablierten Medien, nicht nur so kritische Medien wie eure, sondern auch ganz gewöhnlichen etablierten Medien, immer wieder mal dieses Thema aufgenommen und thematisiert. Auch die Politikerinnen und Politiker müssen davon überzeugt werden, dazu gewonnen werden. Diese Ideen können wir nur tatsächlich verwirklichen, indem dass wir auch mit Gruppen zusammenarbeiten, die seit Jahrzehnten auch in diesem Bereich Sozial und Gesundheit tätig sind. Das werden wir machen, das machen wir sowieso, aber auch viel konzentrierter Form werden wir das unternehmen. Okay, ja, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr ab demnächst veröffentlicht aus der Arbeitsgruppe heraus, Defund the Police. Ich wollte noch fragen, ob ihr Wünsche habt für Songs, die wir in der Sendung abspielen. Ich habe selber keinen Song. Ich habe nur gedacht, es wäre schön, wenn Songs von Ali Faraka Touré, kennst du, aus Senegal, wenn seine Musik gespielt werden kann, würde ich mich freuen. Vielen Dank für das spannende Gespräch, David. Wo kann Mensch sich denn weiter informieren, um mehr über COP Berlin oder Polizeigewalt herauszufinden? Ja, danke, Christian. Also wenn ihr euch weitergehend zu dem Thema informieren wollt, empfehle ich euch die Seite von COP Berlin, also kop-berlin.de. Dort findet ihr nicht nur Informationen darüber, was die Polizei tun darf und was nicht, sondern auch eine Chronik zu rassistischen Polizeiübergriffen im Raum Berlin seit dem Jahr 2000. Das ist eine Statistik mit hunderten von Seiten. Und wenn euch speziell auch die Situation um den Görlitzer Park interessiert, dann schaut doch mal auf der Seite von Wrangel Kiez United vorbei. Wir haben euch die ganzen Links auch in die Shownotes gepackt, wo ihr euch weiter dazu informieren könnt.